Gewährt hab ich meine Treuen zum letzten Mal, bevor ich scheide, dass sie die Schwüre mir erneuen. Zum Trost wir indes Abschiedsleide. Sarazenen irgendwann zu erretten, an meine Brust auch mahnend dran. Und dennoch steh ich wehmutsbang des Teuren. Ach, so viel zu lassen hier. Lebwohl, es muss geschieden sein. Vollenden muss ich, was ich mir erkor. Es freut mir sein heiliges Wohl.